Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 1. Dezember 97. Viel Glück zu Goethens Zurückkunft, sie wird dir große Freude gemacht haben. Ich bin indessen durch Gesslers Ankunft überrascht worden. Sein letzter Brief war vom 2. September aus Genua, wo er von einer baldigen Rückreise schrieb. Seit der Zeit hatte ich nichts von ihm erfahren. Von dem, was dir Meyer von ihm erzählt hat, hatte ich auch einiges durch die dritte Hand erfahren. Indessen scheint die Sache eine gute Wendung genommen zu haben. An die Heirat glaube ich nicht, aber so viel habe ich erfahren, dass er das Mädchen von Rom bis nach der Schweiz mitgenommen hat. Mit ihm selbst habe ich nicht darüber gesprochen, werde ihn auch nie ausfragen. Indessen habe ich Spuren genug, um mir die Geschichte so zusammenzusetzen, dass er das Mädchen jetzt in der Schweiz gelassen hat, um ihr die nötige Erziehung zu geben. Mag er doch immer den Plan haben, sie künftig zu sich zu nehmen. Ich wette, dass dies nicht geschieht. Sinnlichkeit hat ihn gefesselt. Durch Briefe wird sie ihn schwerlich festhalten. Also ist durch die Entfernung schon viel gewonnen. Dann ist er sehr abhängig von der Meinung anderer, wenn ihn die Leidenschaft nicht augenblicklich überwältigt. Godot, ein Schweizer, den Goethe kennt und der mit Gesslern in freundschaftlichen Verhältnissen steht, hat wahrscheinlich diesen Kunstgriff gebraucht. Vielleicht wird auch dem Mädchen in der Schweiz die Zeit lang, sie macht irgendeinen dummen Streich, lässt sich von einem andern, der ihr besser gefällt, entführen, und Gessler kommt mit einiger Geldeinbuße davon. Ich habe, wie ich von der Sache hörte, ihm bloß einen Brief nach Genua geschrieben, worin ich ihm unser Beisammensein und unsere gemeinschaftlichen Tätigkeiten und Genüsse mit so viel Wärme als möglich schilderte, ohne ein Wort von seinen Verhältnissen zu erwähnen. Hier suche ich ihn immer in Atem zu erhalten und auf das zu richten, worin er mit einigem Erfolg tätig sein kann. Er hat hübsche Kunstsachen mitgebracht und erwartet noch einige Transporte. Diesen Winter bleibt er gewiss hier und will auf den Sommer nach Schlesien reisen. Humboldt hat Gessler in Schaffhausen getroffen, an mich hat Wilhelm noch nicht wieder geschrieben. Dass ich wegen der Jamben recht behalte, freut mich. Ich habe manchmal mit Humboldt darüber gestritten. Nach meiner Überzeugung gehört eine gewisse rhythmische Pracht zu der Würde eines solchen Gedichts. Außer Gesslern war auch die Herzogin von Kurland hier. Körner.